Adidas, weiß-rote Trainingsjacke. Unter meinem Belly einen astreinen Leberschaden. Akkus, Lederjacke. In der Tasche eine halbvolle Keterkapsel. Adidas, weiß-rote Trainingsjacke. Unter meinem Belly einen astreinen Leberschaden. Unterhose Kevin Klein, Sockenmesh von 1 zu 2. Cargohose, 1000 Taschen, Waller, da passt alles rein. Shirt ist sportlich, Marke Nike. Bin ich Sportler, ich sag nein. Ich bin Schwabler und das heißt, morgen gibt's was zu verzeihen. Now let me see you. Ugg-Boots, Lederjacke. In der Tasche eine halbvolle Keterkapsel. Adidas, weiß-rote Trainingsjacke. Unter meinem Belly einen astreinen Leberschaden. Akkus, Lederjacke. In der Tasche eine halbvolle Keterkapsel. Adidas, weiß-rote Trainingsjacke. Unter meinem Belly einen astreinen Leberschaden. Send me a morning, maybe back to you, and then I'll be there.